Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Einer der stärksten Trends bei Twitter in den letzten beiden Tagen: Nazis raus. Ein Hashtag, der aber offenbar spaltet, zumindest in den sozialen Medien. Eine ZDF-Reporterin hatte den Satz geschrieben: Nazis raus. Und auf die Frage, wer ist denn für sie ein Nazi, antwortete sie selbst ironisch: jeder, der nicht die Grünen wählt. Daraufhin wurde sie mit Hassnachrichten überschüttet. Das wiederum löste eine Welle der Solidarität aus. Zahlreiche Nutzer twitterten: Nazis raus. Politiker der Bundesregierung taten das, Bundesliga, Vereine, Künstler, aber auch Medien wie Spiegel Online, Arte und auch wir, Deutschlandfunk Kultur. Das wiederum löste wieder neue Kontroversen aus. Am Telefon ist Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Sein aktuelles Buch heißt Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Balzer. Sie sind Jahrgang 1970. Haben Sie eigentlich diesen Begriff Nazis raus mal ganz bewusst benutzt in Ihrem Leben? Ich habe den sicher benutzt eher so Anfang der 90er Jahre. Also der Begriff ist ja tatsächlich schon seit den frühen 60er Jahren auf Demonstrationen nachgewiesen. Tatsächlich auch noch als Begriff der tatsächlichen ehemaligen nationalsozialistischen Funktionären und den übrig gebliebenen da entgegengerufen wurde. Ich kenne ihn natürlich auch hauptsächlich aus seiner Blütezeit. Die war eher so Anfang der 90er Jahre, als das erste Mal ja so eine flüchtlingsfeindliche Welle schon mal über Deutschland geschwappt ist und eben auch entsprechende Gegenreaktionen hervorgerufen hat. Als es auch rechtsradikale Gewalt gab, ne? Als es Szenen gab wie den Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda oder ähnliches, aus diesem Kontext heraus. Ja. Würden Sie ihn heute noch benutzen? Ich würde ihn jederzeit benutzen. Ich stimme dem zu, was ja auch in vielen Solidaritätsbekundungen geäußert wurde, dass es eine derartige Selbstverständlichkeit, dass es eigentlich interessant ist, dass hier überhaupt eine Kontroverse entstanden ist. Und man kann sich sogar fragen, ob hier wirklich eine Kontroverse besteht oder ob die nicht eher konstruiert ist, ob hier eine sehr, sehr laute, aber eigentlich sehr kleine Minderheit sich auf den Schwanz getreten fühlt und wir den Eindruck bekommen, hier gäbe es irgendeine große gesellschaftliche Kontroverse. Ich meine, der Deutsche Fußballbund, die deutsche Nationalmannschaft, die haben das in Solidarität zu Frau Diekmann auch getwittert. Ich glaube, wenn der Deutsche Fußballbund etwas twittert, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das gesellschaftlicher Konsens ist. Welche Minderheit meinen Sie da? Ich glaube, dass hier die Leute sind, die eigentlich ganz genau wissen, dass sie Nazis sind, die natürlich so nicht genannt werden möchten. Das ist diese Gemengelage, diese ideologische Gemengelage, die sich so zwischen Pegida und AfD am rechten Rand der Gesellschaft nicht gebildet hat. Das kann man nicht sagen, die waren immer da, aber die in den letzten Jahren, dadurch, dass der öffentliche Diskurs sich generell so ein bisschen nach rechts geöffnet hat, sich im Aufwind gesehen haben, die plötzlich gewagt haben auszusprechen, was sie vorher nicht gewagt haben auszusprechen. Ja, die sich jetzt hier vielleicht ertappt oder durchschaut fühlen. Aber Sie haben es ja schon zu Beginn des Gesprächs gesagt, es gibt da einen historischen Kontext für diesen Slogan aus den 60er Jahren, als man ja wirklich noch ehemalige Nationalsozialisten damit angesprochen hat. Diese Generation ist ja nun weitestgehend ausgestorben. Also die Generation ist ausgestorben, diesen Kontext aber ich gibt würde es sagen, ja gar nicht mehr. Es gibt ja hier eine ganz klare Kontinuität, die fällt uns vielleicht nicht so auf, weil Menschen, die diese menschenfeindlichen, rassistischen, völkisch-rassistischen Meinungen vertreten haben, sich lange Zeit nicht getraut haben, die ganz öffentlich kundzutun, sondern die durchaus wussten, dass das vielleicht lieber auf den Stammtisch begrenzt bleibt. Aber diese Leute waren ja die ganze Zeit da. Das heißt, es gibt durchaus eine Kontinuität. Ich würde nicht sagen, dass man hier groß unterscheiden kann zwischen den heutigen Nazis und den damaligen Nazis. Die haben dieselbe Ideologie. Die benutzen, was die AfD angeht, zum Teil wortwörtlich dieselbe Sprache. Also zum auch Beispiel, dort hat, was meinen Sie? Hat wenn AfD-Geordnete von ihre Gegner als Geschwür am deutschen Volkskörper bezeichnen, wenn davon geredet wird, dass man den politischen Gegner jagen will, wenn von einem Schuldkult gesprochen wird, dann ist es doch ganz klar ein Vokabular, das man aus der Nazizeit oder aus der Nachkriegszeit kennt. Aber viele nehmen es, und das sieht man ja auch in den Kommentaren in den sozialen Medien, durchaus als Angriff wahr, wenn sich zum Beispiel Menschen, die sich, sagen wir mal, im demokratischen Spektrum ganz weit rechts bewegen, aber dennoch, wie gesagt, noch im Rahmen des demokratischen Spektrums argumentieren, also auf dem Boden des Grundgesetzes in der Verfassung Nazis genannt werden. Erzeugt man damit nicht genau das Gegenteil von dem, was man möchte? Die Frage ist ja, wenn man das nicht als das benennt, was es ja eigentlich ist, ob man dann zu einer großen gesellschaftlichen Versöhnung beiträgt. Also ich glaube, dass diese Idee, dass wenn man Nazis Nazis nennt, dass man sie damit eigentlich erst zu Nazis macht, das ist ja sowas, was man jetzt immer wieder hört, dem kann ich nicht so ganz folgen. Aber Nazis raus, da steht ja nicht irgendwie gegen Nazis zum Beispiel. Da steht Nazis raus. Und viele fragen sich, gut, wohin? Das ist vielleicht das Problem an diesem Slogan. der ist ja ursprünglich als Reaktion auf den Nazi-Slogan Juden raus geprägt worden. Und dann später hat er eben seine Blütezeit erlebt, als dann der Slogan Ausländer raus aufkam. Aber andererseits machen wir es uns natürlich sehr einfach damit, wenn wir sagen Nazis raus, weil wir damit erstens unklar lassen, wo die hinwollen. Also wem wollen wir das zumuten, dass man unsere Nazis übernimmt? Und zum Zweiten ist es natürlich so, das, wofür die Nazis stehen, der Rassismus, der Antisemitismus, die Homosexuellenfeindlichkeit, der Sexismus, das sind ja Tendenzen, die sich durch die gesamte Gesellschaft ziehen. Und indem wir sowas twittern oder sagen oder ausrufen wie Nazis raus, externalisieren wir das. Da tun wir so, als ob die Nazis das andere sind, was mit uns nichts zu tun hat. Und im Prinzip müssen wir natürlich auch sagen, ja, was ist denn der Nazi in uns? Den müssen wir auch austreiben. Und mit diesem Slogan tun wir aber so, als ob das schon geschehen wäre und wir auf jeden Fall auf der Seite der Guten stehen. Also eine Trotzreaktion, so eine Trotzreaktion auf der richtigen Seite. Eine Art Selbstvergewisserung, dass wir selber ja keine Nazis sein können, wenn wir sagen, Nazis raus. Also dann kann in uns selber nicht der Keim dieser unguten, menschenfeindlichen Tendenzen existieren. An der Stelle ist der Slogan sicher extrem vereinfachend. Vor allen Dingen, wenn man ihn twittert, wenn man sich jetzt einer Nazi-Demonstration gegenüberstellt und den ausruft, dann ist es eine Sache, wenn man das nur twittert, hat es immer so den Anklang einer etwas wohlfeilen Selbstvergewisserung. Vor allem, es wären ja Nazi-Methoden, bestimmte gesellschaftliche Gruppen auszubürgern, aus dem Land zu schmeißen. Wenn man das Wort wörtlich nehmen würde, könnte man das sicher sagen. Also man muss immer bedenken, dass man die Toleranz nicht so weit überdrehen darf, dass man auch Leute toleriert, die Toleranz gerne abschaffen würden. Da ist immer genau der Selbstwiderspruch, an dem tolerante Gesellschaften scheitern können, wenn sie glauben, dass sie auch ihre Gegner tolerieren müssen. Aber natürlich kann man die nicht wirklich irgendwo hinschicken. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man sagen, ja, wer sich in der intellektuellen Tradition der Leute bewegt, die 6 Millionen Juden umgebracht haben, der kann sich eigentlich nicht wirklich über einen Tweet aufregen, auch wenn dieser Tweet vielleicht viele tausend Retweets bekommt. Und am Ende des Tages bleibt trotzdem die Frage, wie sinnvoll sind solche Kampagnen? Denn wir haben ja auch bei großen Medien, Spiegel Online hat es nochmal getwittert, Nazis raus. Auch bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur, auch wir haben das getwittert, Nazis raus, und haben durchaus auch kontroverse Reaktionen darauf bekommen. Das hat auch eine Debatte ausgelöst. Also wie sinnvoll sind am Ende des Tages solche Kampagnen? Also ich glaube, als Solidaritätsbekundung war das auf jeden Fall sinnvoll. Hier wurde eine Frau, die etwas ganz Selbstverständliches getwittert hat, zum Ziel einer Hetzkampagne von rechts gemacht, und dass es so eine breite Solidarität gab, das ist auf jeden Fall etwas Positives. Es ist, glaube ich, auch sinnvoll als Anstoß, dass wir uns einfach mal wieder darüber vergewissern, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass man keine Nazis in der Gesellschaft haben möchte, dass das eigentlich keine kontroverse Meinung sein sollte. Wenn man das nur twittert und wenn man jetzt sozusagen nicht tatsächlich sich den Nazis entgegenstellt, sei es in den Parlamenten, sei es in den Talkshows, sei es auf der Straße, sondern wenn man das jetzt auf die sozialen Medien begrenzt, dann wird die Wirkungsmacht auch relativ begrenzt sein. Es ist dann trotzdem symbolisch vielleicht gut, einmal zu sagen, ja, wir sehen das alle so, wir finden alle, dass Nazis in unserer Gesellschaft keinen Platz haben, aber natürlich wird das keinen Nazi daran hindern, seine unguten Aktivitäten weiter zu entfalten. Wenn es ein Anstoß ist, um wirklich jetzt gesellschaftlich mal diesem Problem gegenüberzutreten, das sich seit einigen Jahren institutionalisiert und bei dem wir die Befürchtung haben müssen, dass da eine Art Eigendynamik entsteht und dass die ganze Gesellschaft irgendwie nach rechts ziehen lässt. Also wenn wir das als Anstoß nehmen, dem entgegenzutreten, dann ist es, glaube ich, was Positives. Natürlich ist es so, dass diese Kampagnen in den sozialen Medien sehr häufig 2, 3 Tage dann eben in den sozialen Medien für eine gewisse Aufregung sorgen und dann relativ sang- und klanglos wieder verschwinden. Und manchmal beginnen ja auch Kampagnen, die dann sich in Demonstrationen oder in tatsächlichen Solidaritätskundgebungen in der realen Welt manifestieren. Die können auch in den sozialen Medien beginnen, aber es kann in den sozialen Medien auch immer schnell so Strohfeuer geben, die schnell wieder verglühen. Weil Sie reale Welt sagen, da habe ich doch noch einen Aspekt, nämlich die Gegner dieses Schlagwortes Nazis raus bringen das durchaus in Verbindung auch mit realer Gewalt, zum Beispiel gegen Vertreter der AfD, die man dann eben auch zum Teil als Nazis bezeichnet. Einige tun das jedenfalls. Also wir haben es ja gesehen beim Bremer AfD-Chef Frank Magnitz, der brutal zusammengeschlagen worden ist. Auch da gibt es Bezug zu diesem Schlagwort. Viele sagen, so eine Kampagne kann auch so etwas auslösen. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt tatsächlich eine ursächliche Linie von einem Slogan wie Nazis raus zu einem Angriff auf einen einzelnen Menschen, der zu Recht oder zu Unrecht als Nazi wahrgenommen wird, ziehen kann. Ich wundere mich manchmal, dass Gewalt gegen den Besitz von AfD-Abgeordneten, Autos zum Beispiel, die angezündet werden, oder eine Torte, die irgendwo geworfen wird, oder auch tatsächliche körperliche Gewalt, dass die anscheinend als so viel schlimmer wahrgenommen wird als die Gewalt, die jeden Tag ausgeübt wird von den Befürwortern der AfD und ihrer Ideologie. Bei allem menschlichen Mitleid mit jedem, dem so etwas zustößt, der so auf diese Weise angegriffen und zusammengeschlagen wird, wundere ich mich manchmal über die Verhältnismäßigkeit in der Diskussion. Also wir haben immer noch jeden Tag Angriffe auf Flüchtlinge, Angriffe auf Flüchtlingsheime. Wir haben uns irgendwo daran gewöhnt. Und das ist keine Nachricht mehr. Und wenn es dann mal einen AfD-Abgeordneten trifft, dann ist es plötzlich eine Nachricht. Also natürlich ist Gewalt grundsätzlich abzulehnen, egal gegen wen sie sich richtet. Aber dass die Diskussion immer dann aufflammt, wenn die Leute, die sehr viel Hass säen, jeden Tag, wenn die mal selber Hass erfahren, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Und das zeigt irgendwo, dass wir manchen Leuten zugestehen, dass sie ihre Meinung frei äußern dürfen, ohne Konsequenzen. Und andere Leute werden durch ihre reine Existenz zum Ziel von Angriffen, und das nehmen wir irgendwie so schulterzuckend hin, weil wir sagen können, wir können uns nicht jeden Tag aufregen, weil wieder ein Flüchtlingsheim, weil wieder ein Flüchtling irgendwo angegriffen wurde. Wir sind irgendwo abgestumpft gegenüber dieser Gewalt, und wenn es dann mal die andere Seite trifft, dann ist es mal was Neues, mal was anderes, dann regt es uns wieder auf. Also wir müssten uns, wenn, dann natürlich über Gewalt grundsätzlich aufregen und dann auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Und wir müssen sehen, wer jeden Tag Ziel von Gewalt wird und wer ab und zu mal Ziel von Gewalt wird. So sehr unser Mitgefühl und unser Mitleid auch einem Nazi oder einem Fast-Nazi, der vielleicht gerade noch demokratisch ist, in diesem Fall mal zukommen kann, so sehr müssen wir auch sagen, ja, aber wer hat denn angefangen mit diesem Hass? Wer hat denn angefangen, diesen Hass zu sehen? Wer hat denn angefangen mit der gesellschaftlichen Spaltung? Das waren doch nicht die Leute, die Nazis rausrufen, sondern das waren doch die Leute, die rechtes Gedankengut quasi wieder salonfähig gemacht haben in Deutschland. Anatol Stefanowitsch, der Sprachwissenschaftler aus Berlin, über die Brisanz eines Schlagwortes, nämlich Nazis raus, aus aktuellem Anlass. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.